immer rein in die Scheiße und mach's dir nicht zu einfach. Dissonanzen. Die Rückkehr der Dissonanzen. Am Samstag, den 4. März 2017. Von 15 bis 17 Uhr auf UKW 88,4 MHz und auf Radio 100.de. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu den Dissonanzen vom 4. März 2017. Ich habe vor 30 Jahren und 3 Tagen die erste Dissonanzen-Sendung von Radio 100 moderiert, damals live aus unserem Studio in der Potsdamer Straße. Es ist mir eine Ehre, heute und hier die 30 Jahre später Jubiläumssendung zu moderieren, diesmal aus dem gläsernen Studio aus dem Columbia-Theater. Wir werden Altes und Neues bieten. Wir sind fleißig wie die Eichhörnchen durch die Stadt gehüpft und haben viele Interviews geführt. Wir haben Gäste im Studio und natürlich Gäste vor dem Studio. Es gibt Musik, alle Stücke von Frauen, gesungen oder produziert, zusammengestellt von unserer großartigen Musikredakteurin Regina Holzkamp. Die Redaktion der Sendung hat die wunderbare Redakteuse Marion Fabian. Die Technik fährt heute Susi. Am Mikrofon Judith Fiedler. Ja, wir sind hier im Columbia-Theater. Gestern hatten wir unsere erste Veranstaltung. Wir hatten das Panel 3 Generationen Frauenradio mit der interessanten Frage, reden wir immer noch über die gleichen Themen? Ira Kommandshaus war gestern da, hat uns beobachtet und kann uns erzählen, wie wir eigentlich gewesen sind, was wir eigentlich gesagt haben. Ich habe mich gar nicht selber verstanden und gehört. Ja, du machst mir ja Freude. Aber ich werde erstmal noch Reginas Nachgeschobene bitte befriedigen, nämlich auch was zum Eldoradio-Panel zu sagen. Ja, wunderbar. Da fand ich nämlich die interessanteste Äußerung, kam tatsächlich von einem Mann, von Rosa von Braunheim, der erzählte, dass im Zuge der AIDS-Krise es ja massenhafte und sehr andauernde Solidarität von Lesben mit Erkrankten gegeben habe, sehr viel Hilfe. Das Gleiche dann aber umgekehrt, als massenhaft Brustkrebs ausbrach, von Männern nicht geleistet wurde. Ich denke, das sagt sehr viel darüber, wie es in dieser Welt aussieht, nach wie vor. Und damit komme ich dann auch schon dazu, was du da gestern so schön moderiert hast. Danke dir, danke. Weil auch dort war die Erkenntnis, wir sollten uns doch nicht untereinander bekriegen, sondern gegen den Hauptfeind vorgehen. Und sehr interessant fand ich dann, dass tatsächlich jemand nachfragt, wer sei denn dieser Hauptfeind? Ja, das war eine tolle Frage, das fand ich auch. Und es wurde klar und deutlich und unwidersprochen festgestellt, das seien doch bitte die Auswüchse des Patriarchats. Gut. Na gut, man hätte natürlich auch sagen können, Rassismus und so weiter. Ich wusste schon, worauf Frau Ertl angespielt hat. Also man kann es ja viel breiter aufstellen, auf jeden Fall. Aber klar, das Patriarchat. Gut, aber Rassismus ist auch ein interessantes Stichwort, weil das war mir so richtig aus der Seele gesprochen, dass wir doch bitte sehr auch wieder über Sexismus reden müssen und nicht mehr nur über Rassismus. Auch das, da hat sie ja an Alice Schwarzer angeknüpft, die ja ein Buch geschrieben hat zu den Vorfällen von Köln. Und da gibt es ja eben viele Frauen, die sagen, dass diese sexuellen Übergriffe zu sehr thematisiert worden sind, um damit rassistisch zu sein. Meinst du, das ist so gewesen? Ich fange mal mit Frau Schwarzer an. Okay. Ich stimme Marion Fabian durchaus zu, die da sagte, man solle das Ganze doch mal wieder auf den Boden kriegen und tatsächlich die Themen diskutieren. Ich sehe, dass Frau Schwarzer genau dieses gar nicht tut, sondern gerne irgendwelche aufgeheizten Stichworte in die Landschaft schmeißt, sei es Porno, sei es Köln, Racial Profiling und ähnliches, um sich dann für die nächsten paar Jahre ihr Einkommen in Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu sichern. Das finde ich ein bisschen unappetitlich. Gut, also da bin ich nicht so kritisch wie du. Ich denke schon, dass die immer auch Sachen durchanalysiert. Also man kann es anders interpretieren als sie, aber dass sie das nur unter dem Aspekt Geld verdienen macht, das würde ich ihr jetzt auch nicht vorwerfen wollen. Aber sie führt aus meiner Sicht zumindest mal keine ehrliche Debatte, ja, sondern beansprucht mit Schlagworten eine Deutungshoheit. Und das finde ich problematisch, da ich Feminismus immer als eine gemeinsame Aktion begriffen habe und nicht als wir haben eine Leitkuh und der laufen wir hinterher. Genau. Das war auch wirklich das, was gestern Abend so ein bisschen rausgekommen ist. Wir müssen mehr zusammenarbeiten. Auch die unterschiedlichen Radiosender oder Radiogruppen müssen mehr zusammenarbeiten. Das war ja schon ein breites Spektrum. Das waren einmal die Frauen, die ja Kunst und Feminismus verbinden im Prinzip. Und es war Ulrike Ertel, Entschuldigung, die sehr politisch an die ganze Geschichte rangeht, nicht wahr? Fand ich interessant. Und dann noch die Zeitpunkte dazu. Da muss man auch sagen, Respekt vor dem Alter. Ja, Gesine Strempel ist wirklich eine... Von mir sehr geschätzte Gesine Strempel irrt meines Erachtens, wenn sie sagt, das Einzige, was uns verbindet, ist der Paragraph 218 thematisch. Nee, das meinte sie nicht. Sie meinte tatsächlich das Einzige, wo wir einer Meinung waren. Oder so habe ich das verstanden. Also wo es keine Grabenkämpfe gab und so weiter und so fort, sondern wo alle gesagt haben, ja, das ist es, das wollen wir und da sind wir einer Meinung. Ja, aber das bedeutet dann ja trotzdem, wie gesagt, bei aller Wertschätzung, die ich für sie unbestritten habe, weil sie war ja in der Tat eine der allerersten, die Radio von Frauen für Frauen gemacht hat und ich mag sie als Person auch sehr gerne, aber ich denke, dass man mit dem Stichwort Paragraph 218 die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft verschleiert. Musst du mir jetzt genauer erklären? Verstehe ich nicht. Also es gibt ja nur vergleichsweise kleine Teile von Feministinnen, die sich auch trauen, die Machtfrage zu stellen. Die sagen, nein, das Patriarchat ist nicht die optimale Organisationsform für eine Gesellschaft. Ja. Und jetzt nochmal in Verbindung mit dem 218, gib mir die Kurve. Dass die Machtfrage gestellt werden muss. Wunderbar. Fangen wir hier an, wir stellen die Machtfrage. Super. Wir übernehmen die ganze Sendezeit des heutigen Tages. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen, aber diese Frequenz, auf der wir jetzt gerade senden, die wird ja neu ausgeschrieben. Darüber wurde gestern auch gesprochen. Ja. Und das ist ja in der Tat die Frage, die leider da nicht vertieft wurde. Was kann das für Frauen heißen? Ja. Die 88,4, eine nicht kommerzielle Frequenz, wobei sie eben auch beim MABB, also bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, überhaupt nicht wissen, wie sie das handeln sollen, weil diese nicht kommerziellen Frequenzen können so eigentlich nicht funktionieren. Es kann nicht nur auf Ausbeutung basieren. Eben. Und gleichzeitig brauchst du aber auch diese Gegenöffentlichkeit und du musst den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren und Radio zu machen. Es gibt ja offensichtlich, das hat man doch gestern auch gehört, sie machen alle gerne Radio. Sie wollen Radio machen. Es macht Spaß, Radio zu machen. Und 68% der Deutschen hören im Schnitt 3 Stunden und 9 Minuten am Tag Radio. Also das ist das Mittel der Wahl. Das ist unser Wort zum Schluss. Danke, Ira. Gerne. Schöne Zusammenfassung. Sure do wish that you were mine. Flying Lizards mit Dizzy Miss Lizzy. Bei Facebook kann man sich als männlich oder weiblich outen oder bei Benutzer definiert unter 60 verschiedenen Identitäten wählen. Alles dabei von Androgyn bis Twitter. Greifen wir uns mal ein Beispiel raus. Das ist Cisgender. Cisgender werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität demjenigen Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Sozusagen der Mehrheit der Menschen. Aber es ist eben nicht selbstverständlich, dass alle Menschen im Einklang mit den ihnen zugewiesenen Geschlecht leben, wie die Existenz von Trans zeigt. Die Vorsilbe Trans übrigens bedeutet auf Lateinisch jenseits, darüber hinaus. Die Vorsilbe Cis, diesseits. Manchmal hat man das Gefühl, die ganze Diskussion bewegt sich ein wenig zwischen diesseits und jenseits. Ein Kommentar von Marion Fabian. Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Gertrude Stein. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Bis vorgestern sagte ich in passenden Gesprächen schon mal, ich sei Feministin. Ich sagte es gern. Nicht, dass ich damit auf offene Ohren traf. Sogar wohlwollende Freundinnen meinten, dass ich damit aus der Zeit gefallen sei. Heute könnten Frauen doch alles erreichen und überhaupt. Je nach Tagesform zettelte ich dann eine Grundsatzdiskussion an oder zog mich freundlich aus der Affäre. Ist Feminismus nicht mehr identitätsstiftend? Zu ungenau? Mutet an wie ein schwammiger Oberbegriff? Zu politisch? Zu wenig sexy? Gefährlich, weil Ismus? Früher gab es die Feministin gleich Frau, manchmal lesbisch, und den Feministen gleich Mann, manchmal schwul. Bi war anrüchig und hatte es schwer. Transen und Hunden tanzten nur in der Subkultur. Heute ist mindestens queer angesagt. Das gefällt mir sogar gut, provoziert aber detaillierte Nachfragen und schützt schon gar nicht vor Schubladendenken. Die Anzahl der Schubladen wächst. Identität wird ständig komplexer, besonders Genderidentität. Facebook und Co. haben sich bereits darauf eingestellt. 37 verschiedene Identitäten bietet ein US-amerikanisches Datingportal an, habe ich gelesen. Nachschauen möchte ich lieber nicht. Ich habe Angst davor. Performe ich etwa im falschen Geschlecht? Bin ich trans oder cis? A- oder Multigender? Transsexuell? Intersexuell gar? Darf ich auch Fluid Flux sein und flüssig hin und her wechseln? Sollte ich in die Asexualität flüchten? Oder bin ich nicht längst eine Otherkin, die sich befreit hat von ihrer früheren menschlichen Identität? Und damit ginge ich einen Schritt weiter als Gertrude Stein. Ich bin nicht mehr ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Ich bin mein kleiner Hund. There's a rumble and you tell me, but you have to have style. Get a go-to smile. Put a girl on the corner so Es gibt einen neuen Stern am feministischen Himmel. Margarete Stokowski mit ihrem Buch Untenrum frei. Stokowskis These: Wir können untenrum nicht frei sein, wenn wir obenrum nicht frei sind. Sprich, es geht sowohl um die kleinen, schmutzigen Dinge, über die man nicht spricht, als auch um die großen Machtfragen, über die man auch nicht so gerne spricht. Und darum, wie untenrum und selbstbestimmtes Denken obenrum zusammenhängen. Ein Bericht von Juju Berlin. Margarete Stokowski, jetzt Anfang 30, hat an der Humboldt-Universität in Berlin studiert, Philosophie und Sozialwissenschaften. Sie schreibt seit 2009 als freie Autorin unter anderem für die Taz, für die Zeit, Missy Magazine und Elle Mag. Seit 2015 erscheint ihre wöchentliche Kolumne Oben und Unten bei Spiegel Online. Im Augenblick ist Margarete Stokowski mit ihrem Buch auf Lesereise. Die Dissonanzen haben die Lesung in der Buchhandlung Montag in Berlin besucht. Absolut ausgebucht, viele junge Frauen, großartige Stimmung. Wir haben das schon gelesen und einfach sind wir jetzt hier, weil wir das so gut finden. Ja. Ich habe das Buch gelesen und ich fand das ein gutes Buch und deswegen bin ich hier. Und sich auch klar dafür ausspricht, sich als Feministin ja bezeichnet, und das finde ich auch gut. Einfach gut beobachtet, und das kann man vielleicht dadurch sich auch selber so ein bisschen den Blick verschärfen und für sich selber auch manchmal so merken, okay, das ist jetzt eine Situation, wo ich in alte Fallen tappe und die tut mir einfach nicht gut. Also ich kann mich gut mit dem Buch identifizieren und mir gefällt es sehr gut, deshalb bin ich hier. Ich glaube, sie spricht trotzdem sehr vielen Frauen oder Mädchen auch aus der Seele. Also mir zumindest. Ich habe das Buch verschlungen. Ich habe es ganz vielen Freundinnen von mir empfohlen und auch schon verschenkt. Und ich glaube, dass sie vielleicht nur die richtigen Worte gefunden hat, die andere vor ihr vielleicht noch nicht gefunden haben. Aber an sich, glaube ich, ist es genau das, was alle fühlen sollten. Also hundertprozentig. Ich finde das Buch packt einfach alles sehr geschickt zusammen. Ich finde, oft, wenn man über Feminismus spricht, gibt es Leute, die dir einfach nicht zuhören oder die Gegenargumente haben, auf die es manchmal schwer ist, direkt eine Antwort zu finden. Und ich finde, wenn man jemanden, der, sagen wir mal, gegen Feminismus ist oder sehr kritisch ist, dieses Buch in die Hand drücken würde, hätte er kein Gegenargument sozusagen. Stokowski sagt, heute gibt es für mich gute Gründe, beim Wort Feminismus zu bleiben. Labelfindung lenkt nur ab. Wir haben Besseres zu tun. Feminismus ist nichts, was durch eine bessere Public Relation ein attraktiveres Produkt und dann von allen einfach lässig nebenbei geschluckt wird. Es ist ein Kampf um fundamentale Gerechtigkeit. Und um diese Gerechtigkeit geht es ihr in jeder Lebenssituation. Stokowski erzählt von dem frühen Wunsch, unbedingt als Mädchen wahrgenommen zu werden, von schlechtem Aufklärungsunterricht in der Schule, von Haaren und Enthaarung, auch von Gewalterlebnissen und Essstörungen oder anderen Selbstverletzungen, aber auch von Liebe. Und sie verbindet ihre wunderbar erzählten persönlichen Erlebnisse mit philosophischen, politischen und wissenschaftlichen Analysen und zeigt damit, sie ist mit ihren Erfahrungen nicht alleine. Dadurch fühlt sich das Publikum, vor allem die jungen Frauen, sehr angesprochen, kann sich mit der Autorin identifizieren. Das richtige Buch zur richtigen Zeit. Ich glaube, junge Frauen anzusprechen und zusammenzukriegen und für Feminismus oder Politik zu begeistern, ist gar nicht so ein magisches Hexending, sondern eigentlich sind die sehr leicht ansprechbar, indem man ihnen sagt, dass Feminismus, den sie vielleicht für etwas irgendwie Verstaubtes gehalten haben, gar nichts Abstraktes ist, sondern etwas, was ihr konkretes Leben betrifft und bestimmte Dinge, mit denen Frauen sich immer wieder unwohl fühlen oder so, darin sehr wohl auftauchen und angesprochen werden. Und es genau um diese kleinen Dinge geht, die uns teilweise noch einfach nur unangenehm oder irgendwie ein bisschen ungerecht vorkommen. Aber genau darum geht es, weil Feminismus ist die Frage, wer die Macht hat. Und Macht spiegelt sich im Kleinen und im Großen. Manchmal sind es einfach die kleinen Situationen, wo wir nicht so richtig was mit anzufangen wissen. Und wir wissen nicht so richtig, wie wir darauf reagieren sollen. Aber genau das sind die Punkte, wo sich zeigt, wem eigentlich die Welt gehört. Und das ist das, was ich in meinem Buch erklären möchte. Genau das will sie mit ihrem Buch erreichen. Und damit erreicht sie das Publikum auch. Ich weiß nicht, ich habe mich in dem Buch einfach auch ziemlich viel selbst erkannt, glaube ich. Also deswegen sind, glaube ich, auch so viele junge Frauen da. Weil wenn sie nicht Dinge aussprechen würde, die viele Leute fühlen und die viele nachempfinden können, na, dann wird man halt nicht herkommen, wenn man so will. Sie redet über Sachen, die einen tatsächlich bewegen und die sich alltäglich anfühlen, Dinge, die man so auch erlebt hat, keine Ahnung, gerade dieses Rasierparadigma, und dann ist man mit 12 und fängt an, sich die Beine zu rasieren, aber man weiß gar nicht, warum eigentlich. Also das hat unsere Generation so mitgemacht, würde ich sagen. Ich fand es großartig und ich mag das Buch sehr gerne, weil ich nämlich Professorin für Soziologie bin und ich dieses Buch meinen Studierenden inzwischen immer empfehle als Einführung in die Geschlechterforschung, um ihnen nochmal deutlich zu machen, dass es bei Fragen von Geschlecht und so weiter, auch Feminismus, nicht darum geht, dass man möglichst wenig Spaß hat oder irgendwie von Verboten folgen muss, sondern dass es eigentlich genau um das Gegenteil geht, nämlich eigentlich die Möglichkeiten für alle Leute zu erweitern, Männer wie Frauen. Und deswegen schätze ich dieses Buch sehr. Ich finde es großartig, wenn Feminismus auch in Deutschland auch mal in den Feuilletons stattfindet und nicht eben nur in der Universität. Und das hat mich irgendwie auch angerührt, muss ich sagen, hier gerade so viele junge Frauen zu sehen. Anke Domscheit-Berg ist eine deutsche Unternehmens- und Karriereberaterin und sie ist auch Politikerin. Sie war zuerst bei Bündnis 90 Die Grünen, dann bei den Piraten, war die ehemalige Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg und ist 2014 aus der Piratenpartei ausgetreten. Ist jetzt kandidiert sie für die Linkspartei, für die Linken im Bundestagswahlkampf 2017. Sie setzt sich für eine Gleichstellung von Frauen in führenden Wirtschaftspositionen ein. Ich spreche jetzt mit Frau Anke Domscheit-Berg, die ich jetzt am Telefon habe. Hallo, guten Tag, können Sie mich hören? Ja, hallo, ich bin da. Das ist aber schön, das freut mich. Ja, wir haben Sie ganz aktuell erwählt. Gestern waren Sie im Hau am Hebbel bei der Preisverleihung für den Goldenen Zaunpfahl. Das ist der Preis für absurdes Gender-Marketing. Ja, der Preis war überfällig und leider brauchen wir sowas heute, weil wir eine sehr starke Entwicklung in den letzten 10 bis 15 Jahren feststellen, dass immer mehr Produkte, die eigentlich völlig generisch verwendet werden können, vom Klebestift bis zu Gewürzgurken, plötzlich ein rosa oder hellblau Label verbunden mit der Bezeichnung für Mädchen oder Jungs, für Frauen oder Männer versehen werden, nur um von bestimmten Produkten mehr zu verkaufen, obwohl das schlechte Effekte für die gesamte Gesellschaft hat. Und darauf wollten wir mit diesem Preis aufmerksam machen. Und wer war Ihr Favorit? Hat er gewonnen? Mein Favorit war eigentlich die Folgemilch von Milupa, die hat nicht gewonnen. Gewonnen haben Lesebücher vom Pons Verlag Klett Lesetraining. Lesebücher, die sich richten an Jungs und Mädchen, natürlich in getrennten Büchern. Eins ist hellblau und eins ist rosafarben. Und eins hat halt Geschichten von Abenteuer und auf dem Cover hat es Berufe drauf, wie Polizisten, wie Pirat. Ja, also Berufe, das ist für die Jungs, nehme ich an. Das ist für die Jungs ganz richtig geraten und natürlich ist auch eine Raumstation auch mit drauf. Naja, und das andere Buch für die Mädchen, das hatte halt nur ein Pony, es hatte auch keine erwachsene Person auf dem Cover, sondern nur ein kleines Mädchen. Und damit man auch gar nichts missversteht, war auch noch ein kleiner Küchenmixer drauf und der hatte auch die Farbe rosa. Und genauso waren auch die Geschichten innen drin. In den Jungsgeschichten kamen Mädchen nur als Opfer vor, nämlich einmal wurde die Oma entführt. Und die Enkelin hat sich Sorgen gemacht. Das war die einzige Stelle, wo in dem Jungsbuch überhaupt weibliche Gestalten vorkamen. Das war in dem Mädchenbuch natürlich anders. Da kamen überall Jungs vor und sie waren auch ganz wichtig. Also diese Stereotype, die da bei leselernenden Kindern verankert und geprägt werden, die gehören da einfach nicht hin. Und mein Favorit, die Folgemilch von Milupa, ist eigentlich genauso gruselig, weil da fängt sogar schon bei Säuglingen an. Das war ein Video mit einer Werbung für diese Folgemilch und da sah man einmal ein rosafarbenes Baby in einem Balletttütü. Das hat halt elegant schon ein bisschen herumgetanzt und im Hintergrund sah man die Mama, die in der Küche Ballett getanzt hat. Also eine sehr häufige Konstellation, nehme ich an, in Küchen bei uns. Und man sah dann ein hellblaues Baby, das natürlich an einer Art diesem Abakus gesessen hat, diesem analogen Taschenrechner, wo man so Holzteilen von rechts nach links guckt. Und Papa war natürlich Wissenschaftler und Bergsteiger. Das ist die klassische deutsche Familie, so sind wir alle. Ja, so sind wir alle. Es gibt bei uns keine ICE-Chefinnen und keine Forscherinnen und schon gar keine Kanzlerinnen. Genau. Also diese Bücher sind wirklich, als stammten sie aus einer Zeit, die schon seit 60 Jahren vorbei ist. Und deswegen fanden wir, das ist den Preis wert. Sagen Sie, aber die von Ihnen, von der Jury nominierten Firmen, werden die eigentlich darüber informiert? Können die sich erklären? Können sie sich dazu verhalten? Oder sagen die überhaupt irgendwas dazu? Oder versuchen die, das Ganze zu verschweigen? Es haben sich einige Unternehmen gemeldet. Auch bei uns, also zum Beispiel hat sich der Klett Verlag gemeldet und darauf hingewiesen, dass zwar sein Logo auf den Büchern drauf ist, aber trotzdem ist es ja die unabhängige Tochter des Klett Verlages, nämlich Pons GmbH. Und deswegen hat eigentlich der Klett Verlag, der mit seinem eigenen Logo auf diesen Büchern Werbung macht, damit er nicht so wirklich was zu tun. Das kam nur mäßig überzeugend rüber. Dann hat gegenüber der dpa Milupa erklärt, dass sie mit ihrem Produkt, nämlich Flaschenmilch, ja für die emanzipierte Rollenverteilung stehen und gar nicht so für das Vergangene und sind aber nicht wirklich auf das Ballett in der Küche und den bergsteigenden Papa eingegangen. Und bei dem Globus hat man jetzt, es gab auch ein rosa und ein hellblau Globus unter den 5 Nominierten, da hat sich die Firma gemeldet und fand das eigentlich auch ein bisschen ungerecht und hat aber auf ihrer Webseite zu dem Produkt jetzt einen Zusatz ergänzt, auf dem steht, selbstverständlich können auch Jungs einen rosafarbenen Globus mit rosa Meer benutzen. Wunderbar. Und nicht bloß Mädchen. Ich habe noch mal eine ketzerische Frage. Sie haben, glaube ich, auch einen Sohn. Hat der nie mit Plastiksoldaten gespielt? Wie bitte? Sie haben einen Sohn. Hat der nie mit Plastiksoldaten gespielt? Nee, hat er nicht. Okay. Also mit Plastiksoldaten hat er tatsächlich nicht gespielt. Das heißt nicht, dass er zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Plastikwaffen rumgespielt hat. Das hat er auch. Mit so einem Wasserspritzpistolen im Garten ist er genauso rumgerannt. Genau. Und da er inzwischen ein paar Jahre aus diesem Alter heraus ist, sitzt er auch mal am Laptop und spielt ein Ballerspiel. Also er hat jetzt nicht seine Kindheit mit rosafarbenen Mädchenspielzeug verbracht, das ja. ist richtig. Aber zum Beispiel hat er ganz viele ganz normale Bücher gelesen, die kein Label für Jungs getragen haben und auch keins für Mädchen. Sehr gut. Es gibt ja Kindergeschichten, die, ich würde mal fast sagen, geschlechtsneutral sind und immer funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob eine Astrid Lindgren auf die Idee gekommen wäre, auf Pippi Langstrumpf für Mädchen raufzuschreiben. Nee, weil wirklich es selbstverständlich nicht. Eine Geschichte ist, die natürlich Jungs genauso gefällt. Natürlich. Und so muss es sein. Das muss Zielgruppenspezifisch heißt für mich das, was ich in der DDR als Kind erlebt habe. Da gab es nämlich Spielzeugregale für 0- bis 3-Jährige, für 3- bis 6-Jährige und für 6- bis 12-Jährige. Es muss nämlich altersgerecht sein bei Kindern. Und dann können die frei nach ihren persönlichen Interessen sich entweder eine Prinzessin, ein Pferdchen oder ein Abenteuer suchen, aber eben nicht nach Geschlechterschubladen vorsortiert, wofür sie sich zu interessieren haben und wofür nicht. Frau Domscheit, wir machen kurz eine Musik und dann fragen wir Sie noch mal zu einem anderen Thema. Wäre nett, wenn Sie dranbleiben. Ja, gerne. Am Telefon habe ich Frau Domscheit-Berg. Frau Domscheit-Berg, Sie sind auch bekannt als Netzaktivistin. Was soll man sich darunter genau vorstellen? Das ist ein Mensch, der, also steckt natürlich Aktivist drin und aus Netz, das bedeutet Internet. Und das ist also jemand, der sich aktiv im Sinne einer Aktivistin dafür einsetzt, dass bestimmte netzpolitische Themen eine höhere Relevanz bekommen. Das kann alles Mögliche sein, von, weiß ich, Sexismus im Internet bis zu den Überwachungswahn der Bundesregierung, in dem alles Mögliche überwacht wird, oder auch durch die NSA in den USA. Das Thema Copyright, also alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat, sich damit politisch zu beschäftigen. Man ist ja im Netz sozusagen körperlos unterwegs, also auch geschlechtslos fast. Gibt es dort trotzdem gibt es so viel Diskriminierung? Wie kommt das? Ich hatte hier leider ein Verbindungsloch zwischendurch, ach so. Deswegen habe ich die Frage kam hier nicht an. Kein Problem, ich wiederhole gerne, man ist im Netz ja sozusagen körperlos. Ja. Und wieso gibt es trotzdem so viel weibliche Diskriminierung auch letztendlich? Naja, die fängt in dem Moment an, wo man als weibliche Person erkennbar ist. Durch ja. das, was man sagt, man kann sich ja äußern als Frau und das zu erkennen geben, dass man eine weibliche Person ist oder wenn man einen weiblichen Namen trägt oder Bilder mit sich als Frau dort ins Internet trägt. Und ich finde, das ist auch mein Recht, das selber entscheiden zu können, ob ich das möchte oder nicht. Ich muss ja nicht nur als Hund oder Mann unterwegs sein, ich kann ja auch als Frau mich einfach zeigen können. Ja. Und in dem Moment ist es leider so, dass man immer noch eine verstärkte Zielscheibe für alle Arten Angriffe, Hass und in der Regel vor allem sexualisierte Angriffe ist. Man kriegt Vergewaltigungsdrohungen, man kriegt irgendwelche Bildchen geschickt. Also das ist schon ziemlich widerlich und zwar immer dann, wenn man sich mit einer prägnanten Meinung zu irgendwelchen politischen Themen äußert und ganz besonders, wenn man sich zu polarisierenden Themen äußert, die von Feminismus bis Flüchtlinge reichen. Also mir wird gerne mal gewünscht, dass mich eine Horde Araber massenvergewaltigen ja, sollte. Furchtbar. Ist dann nicht mehr lustig, ja. Was raten Sie Frauen in solchen Situationen? Wie kann man sich gegen sowas wehren? Oder nimmt man das einfach hin und ignoriert es? Ist das die einzige Möglichkeit? Das kriege ich auch als Ratschlag, aber wenn man nach einem bestimmten Anlass, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich einen öffentlichen Auftritt habe, sagen wir mal im Fernsehen irgendeine Talkshow, danach kommt das so massiv, wie eine Lawine, wie ein Tsunami auf sämtlichen Kanälen. Man kann Facebook, Twitter, E-Mail, man kann fast gar nichts mehr benutzen, weil überall diese massive Hasswelle mit den Angriffen kommt. Und dann sagen mir auch Leute, ja, ignoriere das kann man aber gar nicht. Selbst wenn man sich rational sagt, es wäre besser, das zu tun, ja, für die seelische Gesundheit, kann man das nicht, weil man auch nie wirklich weiß, ob nicht irgendeiner von diesen Trollen da draußen so durchgeknallt ist, dass er nicht doch vor der Haustür auftaucht. Man weiß das ja nicht. Und es gibt ja solche Fälle und das macht dann schon Angst. Ich finde aber auch die Frage nicht ganz richtig, also zumindest nicht ausreichend. Für mich ist die viel wichtigere Frage, was können wir in der Gesellschaft tun, damit so etwas überhaupt nicht passiert. Das ist also nicht die Frage, wie schütze ich mich im dunklen Park vor Vergewaltigung, sondern wie schaffen wir es, dass Männer keine Frauen vergewaltigen? Und so muss auch die richtige Frage sein, wie schaffen wir es, dass Männer Frauen im Netz nicht auf diese Art und Weise belästigen und damit erreichen wollen, dass sie mundtot werden. Es muss da zum Beispiel viel mehr Männer sich einsetzen. Wir brauchen viel mehr Leute, die sich dagegen stellen, und zwar nicht als die betroffen sind und angegriffen werden, sondern als alle anderen drumherum. Das Internet ist ja ein öffentlicher Raum. Und anders als die einsame Straße im Park ist man da ja fast nie allein. Es sind ja immer Leute da, die das mitbekommen. Aber die meisten halten ihre Klappe und damit ermöglichen sie, dass das immer weitergeht. Also Sie meinen, dass man muss sozusagen, die positiven Stimmen müssen auch stärker werden im Internet. Man muss auch mehr Zustimmung signalisieren. Es sind immer nur die Trolle, ich übernehme mal das Wort, die sich negativ äußern, und die Leute, die eigentlich sagen, hey, toll gemacht und schön, schön, schön und mach weiter so, die äußern sich gar nicht. Ja, also sie äußern sich halt zu wenig. Und da wären insbesondere Männer gefragt, die dann rüberbringen, ey, ist uncool und finden wir nicht in Ordnung und das ist ein Public Space, auf dem wir wollen, dass sich alle Menschen frei bewegen können und ihre Meinung äußern, und du tust gerade etwas, das das behindert, also hör auf damit, finden wir nicht in Ordnung. Ja. Natürlich sind auch Medien, soziale Medien wie Twitter und Facebook gefragt, da eindeutig mehr dagegen vorzugehen. Bei Twitter sehe ich, wird es langsam besser, bei Facebook ist das immer noch, es funktioniert überhaupt nicht. Und selbst die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, wenn man da irgendwen anzeigt wegen bestimmter strafrechtlich relevanter Beleidigungen, kommt man da meistens nicht besonders weit, weil die Kompetenz überhaupt nicht vorhanden ist. Also ich hatte da mal eine Anzeige, da hat der jeweilige Polizist noch nicht mal gewusst, dass Twitter und Facebook unterschiedliche Dinge sind. Da kann ich natürlich nichts erwarten. Ja. Frau Domscheit-Berg, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen sonnigen Tag. Es ist ja traumhaftes Wetter. Und ein wunderschönes Wochenende. Und danke, dass Sie uns gesagt haben, was der Preis ist für das absurdeste Gender-Marketing. Ja, und ich wünsche euch noch ein ganz tolles Radio 100 Revival heute. Ja, werden wir haben. Wir genießen jede Sekunde. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao. Yeah. Zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Ist das nicht schön? Wir sind die Legende und wir kehren zurück. Und wir senden heute live aus dem Columbia Theater, aus dem gläsernen Studio. Und wer sich wundert, dass im Hintergrund immer ein bisschen Krach und Gläser klappern und ähnliches ist, hier sind viele Leute, die live zuhören und es gibt auch noch Panels, die veranstaltet werden mit Themen zu Radio, freie Radios, Zukunft der freien Radios. Also jeder, der sich das anhören möchte, kommt her ins Columbia Theater. Es ist eine wunderbare Atmosphäre. Wir Dissonanzen, die wir jetzt gerade senden, wir haben uns neulich im Bürgerbüro der Grünen in Schöneberg getroffen. Nochmal danke dafür übrigens. Wir haben da Platz gefunden für ein großes Dissonanzentreffen. War natürlich viel Hallo und wie geht es dir und was machst du heute? Aber auch sehr viel Nachdenkliches über damals und über die wunderbar seltsame Radio 100 Welt. Was ist deine beste oder schlechteste Radio 100 Erinnerung, war die Frage. Und hier kommen die schönsten O-Töne diverser Dissonanzenfrauen. Rena Töpfer, ich habe bei den Dissonanzen von Anfang an mitgearbeitet. Es gab schon ein gewisses Sendungsbewusstsein, also den Wunsch, etwas zu verändern an der erstarrten politischen Szenerie der 80er Jahre. Und dieses Etwas, was man verändern, was wir verändern wollten, das lag irgendwo zwischen Weltrevolution und besserer Musik. In meiner Erinnerung ist es so, dass die Maueröffnung, also dass das Ganze sozusagen mit der Maueröffnung dann auch ein Ende gefunden hat, weil dann eben ganz andere politische Konflikte auf der Tagesordnung standen und die doch für mich dann, die wir so ausgefochten haben, dann einfach so ein bisschen an Bedeutung verloren. Claudia Daseking, ich war bei den Dissonanzen und zwar so in den letzten 12 Monaten. Es waren noch schon relativ wenig Leute an Bord in allen Redaktionen. Und das, woran ich mich erinnern kann, war, dass wir eigentlich versucht haben, das Programm am Laufen zu halten, dass das Schiff nicht untergeht, bis endlich die Finanzierung klappt, an das wir ja auch geglaubt haben, dass es irgendwann klappen würde. Und ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich mit Waltraud Schwab zusammensitze und sie sagte, was verbindet uns hier eigentlich alle, dass wir alle ohne Geld arbeiten? Und das fand ich irgendwie in dem Moment so genial, weil es war so eine Vielfalt da an Leuten, aber wir haben alle da gesessen und haben versucht, jeden Tag Radio zu machen, bis endlich das Ding gerettet war. Inga Bruns, Ich kann die eindrucksvollste Erinnerung von Radio 100 erzählen. Wir haben damals einen Polizeifunkmitschnitt gesendet. Ich war in der Redaktion und plötzlich kamen ganz starke Männer in Zivil vorbei und klack, klack, klack, klack, klack, so schnell konntest du gar nicht gucken, waren alle Telefonleitungen unterbrochen. Und wir hatten einen Polizeifunkmitschnitt gesendet über Maikrawalle in Kreuzberg, wo deutlich wurde, dass die Polizei quasi Wasserwerfer eingesetzt hat, ohne dass irgendwas passiert war. Also es ist für mich das wichtigste Beispiel an Gegenöffentlichkeit eigentlich aus der Radio 100 Zeit. Aber das Beeindruckendste war, es gab eine Frau unter uns, die hat, während die da waren, und es war alles wirklich hermetisch abgeregelt, hat die das geschafft, das Objekt der Begierde, nämlich diesen Polizeifunkmitschnitt, rauszuschmuggeln. Elisabeth Ziemer, ich war beim Radio Dissonanzen. Das waren unglaublich spannende Zeiten. Ich war gar nicht so lange beim Radio 100, weil ich nachher in die Politik gegangen bin. Und vielleicht waren die Plenumssitzungen, die auch ich grauenhaft fand, eine erste auch Trockenübung für mein späteres politisches Leben. Sehr gerne habe ich in der Redaktion Dissonanzen einfach so verschiedene Themen aufgegriffen, die gerade aktuell waren, ebenso Tschernobyl oder was ich auch in Bürgerinitiativen selber mache. Im Bezirk zum Beispiel Winterfeldplatz war ganz wichtig damals. Da wurden ja nicht nur die Hausbesetzer-Demos veranstaltet, sondern da ging es nachher auch um die Stadtgestaltung, die ja ganz wichtig war und wo wir auch unglaublich viel Erfolg hatten. Und ich glaube auch, dass sozusagen diese Verbreitung über das Radio ganz viele Leute dazu gebracht hat, sich da auch zu engagieren und was mitzumachen, weil die kriegten ja auch die Infos übers Radio mit und was da zivilgesellschaftlich passierte. Ingrid Stippe, auch Dissonanzen. Ich habe aber auch für Kontinente, also unsere Trikont-Berichterstattung, auch gearbeitet. Für die Dissonanzen am liebsten. Und ich fange mal an mit dem schlimmsten Erlebnis, was ich da hatte. Ich kann das auch nur noch so ein bisschen grob schildern. Und zwar haben wir was gemacht über die Frauenbewegung im Iran, also oppositionelle Frauen im Iran. Und das war so, dass wir live eine iranische Frau da hatten und live mit ihr in der Sendung reden wollten. Und sie hat aber vorher die Radiostruktur benutzt, nämlich das Telefon, um in den Iran hinein zu telefonieren, um was über ihren Mann zu erfahren. Und der Mann saß im Knast in Teheran, glaube ich, und sie hat in dem Moment erfahren, dass er erhängt worden ist. Und dann habe ich sie gefragt, was machen wir jetzt? Willst du weiter die Sendung bestreiten oder willst du nach Hause? Was können wir für dich tun? Und sie hat gesagt, nein, jetzt erst recht. Und hat das selber erzählt. Und also ich wusste es auch nicht, als sie ins Studio kam. Ne? Und sie hat es dann geschildert, was sie gehört hat bei dem Telefonat. Und dann hat sie das also eingeordnet, auch in einem politischen Kontext, aber auch familiär. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und wir haben ein Sendeloch gemacht, ganz bewusst. Wir haben, glaube ich, 3 Minuten nicht gesendet. Und also es berührt mich jetzt heute noch, wenn ich dran denke. Ira Kormanshaus, ich war auch bei den Dissonanzen. Also was ich nach wie vor am Radio machen einfach unschlagbar toll finde, ist, dass man Sachen wie zum Beispiel eine Demo, also nicht als ein Livestream ins Internet stellt, sondern schon sozusagen verdaut den Leuten wiedergeben kann. Also diese ganzen Demo-Berichterstattungen, die wir hatten, so aus der Telefonzelle, dann mal eben im Studio angerufen, finde ich unschlagbar. Also das macht mir einfach Freude und deswegen denke ich auch, Radio ist einfach das schönste Medium. Ich glaube, ich erzähle einfach mal was vom Mädchenmagazin. Irgendeine Gruppe hatte gerade eine neue Liste rausgegeben, welche Firmen alle an Nestle dranhängen. Und ich glaube, das war so ungefähr die erfolgreichste Mädchensendung, die wir jemals hatten. Wir haben dann ein Jahr später noch Anfragen gekriegt, dass Leute die Liste doch bitte geschickt kriegen möchten. Thank you. Name ist Cornelia Sachse und Radio 100, also ich bin Ostberlinerin gewesen, damals 89, vor 89. Und Radio 100 war meine akustische Heimat. Ich habe Radio 100 immer gehört und geliebt. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal nach West-Berlin kommen sollte, auf welche Weise auch immer, werde ich zu diesem Sender fahren. Und dann kam eben der Tag, den niemand von uns erwartet hatte. Und ich bin nach West-Berlin gefahren, habe mir einen Stadtplan gekauft. Dann gab es zwei Potsdamer Straßen. Also ihr hattet ja auch immer diesen Jingle, Radio 100, Potsdamer Straße sowieso. Und bin zum Glück in der richtigen Straße gelandet. Marion Fabian von den Dissonanzen hat die Tür aufgemacht. Ich kam da rein und habe gedacht, so habe ich es mir immer vorgestellt. Die Schreibtische überladen, an den Wänden was rangesprayt. Das Telefon klingelte, jemand sagte, ey, geh mal ran. Ich bin rangegangen, habe gesagt, hier Radio 100. Ich habe gedacht, das ist ein Tag, an dem ich nichts mehr überraschen kann. Die Dissonanzen habe ich besonders gern gehört, weil ich eben auch Feministin bin und war und in Ostberlin das erste Frauenzentrum mit aufgebaut habe. Die weniger schönen Erinnerungen waren, dann wurde ich ins Studio gebeten, was natürlich einerseits schön war, wurde als erstes gefragt, ob ich glaube, dass mit der Maueröffnung jetzt der Faschismus wieder in Deutschland ausbricht, wo mir auch erstmal die Kinnlade runterklappte. Und das Dritte, woran ich mich erinnere, war, dass die Kunstrausch-Leute abends zur Mauer fuhren und sagten, weißt du, es wäre so toll, wenn du jetzt mitkämst als Ossi und uns ins Mikro sagen würdest, dass du das scheiße findest, dass die Mauer auf ist. Das hat natürlich all meine Bewunderung und Liebe zu diesem Sender erstmal auf die Realitäten zurückgeführt und eben ist auch ein linksalternatives Radio. Natürlich, die Leute, die das machen, auch ihre Klischees über den Osten im Kopf haben. Und zum Glück habe ich dann eine Heimat in der Dissonanzen-Redaktion gefunden und habe da einfach sehr viele, sehr spannende und schöne Dinge erlebt. What a pity. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, ist ein berühmtes Filmzitat, übrigens aus Casablanca, As time goes by, wie die Zeit vergeht. Zwei Frauen nahmen sich am Tag nach der Maueröffnung 1989 in Berlin bei Radio 100 getroffen. Leslie Rosin, damals West-Berlinerin, arbeitet heute beim WDR. Cornelia Sachse, damals Ost-Berlinerin, ist inzwischen bei Deutschland Radio Kultur. Sie erzählen vom Beginn ihrer wunderbaren Freundschaft. Am Tag nach dem Mauerfall hatte ich morgens Dienst bei Radio 100. Und zwar in der Redaktion Großstadtfieber, was ja so eine Art Vormittagsmagazinprogramm war. Und ich hatte morgens im Radio gehört, dass die Mauer offen ist. Ich war in Ost-Berlin Studentin, bin losgestürzt ohne Frühstück und wusste eigentlich nicht genau, wohin in West-Berlin. Und bin dann das Einzige, was ich kannte, meinen Radiosender, den ich immer gehört habe, Radio 100, die auch immer den Jingle gespielt haben, Potsdamer Straße 131, bin direkt dahin gefahren. Und kurz nachdem ich angefangen hatte zu arbeiten, kamen auch schon die ersten Ost-Berliner, die eben im West-Berlin nichts kannten außer den Radiosender. Und die haben wir dann durch Radio 100 rumgeführt, denen alles gezeigt und sie natürlich auch interviewt. Und nach diesem Interview, weiß ich noch ganz genau, standest du mutterseelenallein in diesem Rittersaal. Und dann habe ich mir nur gedacht, oh Gott, wie würde es mir gehen, wenn ich in so einer fremden Stadt wäre und niemanden kennen würde? Und dann habe ich dich ganz spontan einfach zum Frühstück eingeladen. Ja, und ich sehe dich noch direkt am Kopierer stehen und mich mit so einem sehr freundlichen Lächeln anlächeln. Und deine Einladung zum Frühstück hat mich damals gerettet, zu dir nach Hause zu fahren in die Großbärenstraße in Kreuzberg und da erstmal zu verschnaufen und zu realisieren, dass die Mauer offen ist. Und dann habe ich dir West-Berlin gezeigt, hauptsächlich Kreuzberg, ehrlich gesagt. Und dann sind wir abends zum Brandenburger Tor gegangen und sind ganz spontan, du musstest ja wieder nach Hause, bin ich einfach mitgekommen. Das fand ich damals sehr mutig, weil für West-Berliner und West-Berlinerinnen war das eigentlich noch gar nicht erlaubt. Die brauchten auch ein Visum, um in den Osten zu kommen. Und Leslie, du hast damals bei mir in Friedrichshain übernachtet und ich bin am nächsten Morgen wach geworden, habe nach dir gerufen. Leslie, bist du noch da oder habe ich das alles nur geträumt? Und dann sind wir die darauffolgenden Tage immer wieder zu Radio 100 gegangen, weil das war wirklich die Zentrale, wo alle Infos zusammenliefen, wo man andere Leute traf, die wieder erzählten, was sie an der Mauer erlebt hatten, wo man nochmal mit dem Rekorder losging. Und das war sozusagen unser Lebensmittelpunkt für die Tage. Ja, weil dieses Lebensgefühl damals war ja auch sehr provisorisch noch. Also wir haben damals noch nicht gewusst, ob das jetzt wirklich so bleibt mit der offenen Mauer. Also wir haben uns an einem Freitag kennengelernt und ich weiß, dass wir gedacht haben, naja, vielleicht ist die Mauer auch nur das Wochenende über offen und dann dreht sich die Politik auch wieder anders und sie wird sich wieder schließen. Und wir haben in den 2 Tagen uns versucht, ganz viel zu zeigen. Und sind bis heute befreundet. Und rufen uns immer an am Tag der Maueröffnung. Thank you. my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Das war Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Und da sind wir schon bei dem Thema, die Musik bei den Dissonanzen. Hier senden die Dissonanzen auf 88,4 von Radio 100 im gläsernen Studio. Die Musik bei den Dissonanzen war niemals nur so ein Trennmittel zwischen zwei Beiträgen, sondern wirklich immer selbst eine Botschaft, ein Beitrag. Nicht nur, dass in der Regel Frauen sangen, wir spielten auch zunehmend Musik, deren Texte von den Sängerinnen selbst geschrieben wurden. Zahlreiche Musikerinnen, von Nina Hagen bis zu Marianne Faithfull, haben uns Interviews gegeben und haben uns dabei auch klargemacht, dass ihnen neben der Komposition der Songs auch die Inhalte wichtig sind. So auch Vi Subverser von der britischen Band Poison Girls, die Regina Schütze 1989 bereits befragt hat. Vi Subverser schrieb unter anderem Texte über Abtreibung, über AIDS und über die Ausbeutung ärmerer Länder und trat in diesem Zusammenhang bei vielen Benefizkonzerten auf. In dem Song Cry, den sie anlässlich der Unterstützungskampagne zum Bergarbeiterstreik schrieb, singt sie, dass sie sich trotz all des Elends auf der Welt gerne einfach nur mal um sich selbst kümmern möchte und erntet dafür sehr wenig Beifall. Some people didn't like that I said this, but what I wanted to say was. Einigen Leuten hat es natürlich nicht gefallen, dass ich das gesagt habe. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass es ganz schön einfach ist für bequeme Leute, in der Sonntagszeitung die farbigen Bilder von der grausamen Welt anzugucken und zu jammern und dabei nicht zu sehen, was bei ihnen zu Hause los ist. Hm. And the other thing also is, even if there is trouble in the world, it spoils the world for me to live in. But really, I think the point is that it's like for a long time now. Die andere Sache ist, kürzlich habe ich das Buch von Mary Wollstonecraft gelesen, in dem sie vor 200 Jahren geschrieben hat, dass das Private politisch ist, also es auch bedeutungsvoll ist, was in unseren Beziehungen los ist. Viele Typen schwingen öffentlich die großen Reden und privat sind sie dann nicht besonders nett. And ignore what's happening next to you. And I see that a lot of people, a lot of guys are doing this, making a lot of political speeches about over there, some other place, but at home they can be really not very nice too. Und haben sich im Laufe der Zeit ihre Stücke dahingehend verändert? Schreibt und singt sie jetzt mehr Privates? I think that I have always had a problem at the beginning. Ich denke, anfangs hatte ich viel mehr Probleme damit, mich selbst auf der Bühne zu akzeptieren. Manchmal dachte ich, ich sollte da nicht stehen, eine Frau in meinem Alter, nicht besonders schön und so. Vielleicht hatte ich deshalb einen stärkeren Druck, politische Songs zu schreiben. Später wollte ich dann auch mal ehrlich sagen, was ich fühle. Und gerade Frauen mögen es, wenn ich das tue. To be real, to say really what I feel, because especially women like it when I do. And it makes it possible, I think, to be more open. Als ich zum ersten Mal von der Frauenbewegung gehört habe, bin ich in die Frauengruppen gegangen. Und dann ging es mir sehr schlecht damit, zu merken, dass ich neidisch auf andere Frauen war und wütend. Denn ich dachte, wir müssen uns immer alle lieben. Aber das hat nicht geklappt. Ich hatte den Ruf, politisch und gerade raus zu sein. Aber ich bin ja nicht nur so. Ich fühle mich auch manchmal mies und ärgere mich auch manchmal über Frauen. Ich finde, da sollten wir uns nichts vormachen. Very sad and very angry sometimes with women, and I think we have to be honest about these things. I know it's near the knuckle, but I can tell when I see a real man. When it comes to reality, I've only just begun. You've got a grasp of the real situation. I just blunder about in a close approximation. And you know a lot of people. You're always drinking with your friends, aren't you? You know a lot of people when you've got a lot to spend. I'm not a real woman, I don't nod my head. I'll patiently wait for your favors in bed. I don't wear less panties and waste away prices or bondage and scanties and masochist dances. I'm not a real woman, don't waggle my hips or flap on my eyelids or shackle my lips. And I'm not a lemon, so please don't squeeze my bits. I'm not a real woman, I don't aim to please. Twinkle my knickers or go to my knees. The nails on my fingers are tattered and torn. I've had dirty hands from the day I was born. I'm not a real woman, I don't nod my head or patiently wait for your favors in bed. I'm not a lemon, so squeeze your own instead. I'm generous, I'm mean, I'm a thorn to myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are run a million miles away. I'm pastry drinking, cheating the news. I'm bored by your laundry, I'm bored by your jokes. Why do you say them to tell to the blokes? I don't need no favors, I don't need to please. I don't need no boats, don't you tickle my knees. I'm no lamb chop, so please don't fork my feet. I'm generous, I'm me, have a law unto myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are run a million miles away. By the look of that bunch, you can save your banana to eat with your lunch. I'm not a real woman, I won't cook your food, and I only want sex when I'm in the mood. I'm generous, I'm mean, I'm a law unto myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are on a million miles away. Das waren die wunderbaren Poison Girls mit Real Woman. Die haben damals auch im Kopf gespielt, waren, glaube ich, für Berlin eine Entdeckung, die das Kopf überhaupt gemacht hat. Bei mir im Studio ist jetzt Regina Holzkamp. Die hat die Musik für uns zusammengestellt. Unsere Musikexpertin. Hallo. Hallo, guten Tag, danke, dass du da bist. Nach welchen Kriterien hast du die Musik für die Sendung heute, für die Dissonanzen zusammengestellt? Na, eigentlich habe ich so das ausgesucht, was wir damals auch gespielt haben. Also vor allen Dingen Independent Music, muss man sagen. Wir waren ja darauf aus, möglichst viele Independent Label auch zu unterstützen und haben eben auch von denen viele Platten bekommen. Also das war so der Hauptanteil. Und bei den Dissonanzen haben wir ja auch eigentlich immer weibliche Musik gespielt. Auf jeden Fall. Und zunehmend mehr haben wir eben geguckt auch, das hast du, glaube ich, schon in der Anmoderation vorhin gesagt, dass die Frauen nicht nur singen, sondern auch ihre Texte selbst schreiben. Und das ist sehr einfach, dass man sich so ein bisschen damit identifizieren konnte auch. Das war für uns ja eine gute Sache. Und ich wollte noch sagen zu dem Aussuchen der Musik für heute. Es ist so, dass ich habe damals Musik ausgesucht, also vor 30 Jahren. Und ich habe die ganze Musik auch noch auf Schallplatten. Ja. Und es war eine richtige Herausforderung für mich, hier, die Techniker lachen schon, das wirklich umzusetzen, das alles hier digital zu liefern. Das ist doch eine ganz andere Art, jetzt Radio zu machen. Also wir haben ja die Schallplatten immer noch eingeskewt und genau, und man war so dicht dran an der Musik, genau. Ja, jetzt und weiß ich gar nicht mehr, wann geht's los, ne? Gesprungen. Genau. Ich sitze hier auch anstelle von Anna Krause, die ja sehr viel Musik ausgesucht hat für die Dissonanzen. Die ist leider krank geworden und kann nicht da sein. Dann senden wir mal Anna, genau, Grüße, gute Besserung. Genau, ja, falls du uns hörst. Anna. Spielen eine Musik, die Anna auch gespielt hätte. Genau, Akimbo. God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women ought to be able to turn it back and get it right side up again. That man over there says that a woman needs to be helped into carriages and lifted over ditches and have the best places to live everywhere. Nobody's ever helped me into a carriage over mud puddles or given me the best place to live. And ain't I a woman? Look at my arms! I plowed, I planted, I gathered into barns. I could work as much and eat as much when I could get it. Bear the lash as well. Bore 13 children, seen them sold into slavery. When I cried a mother's grief, nobody heard me. Nobody heard me, but Jesus, can you hear her now? Strong and mighty, black and fighting. Sojourner Truth was her name. She was a feminist, a writer, freedom fighter. Sojourner Truth was her name. A 1700s, 1800s. Sojourner Truth was her name. Solid ground on which I walk on. Sojourner Truth was her name. Wir sind hier bei den Dissonanzen. Regina, du hast immer die Musik für uns ausgesucht. Wer war das eben? Das war Akimbo und das ist zum Beispiel das ist ein Beispiel dafür, dass man gar nicht alle Musik, die wir damals gespielt haben, heute im Netz bekommen kann. Also Akimbo habe ich tatsächlich gesucht und nicht gefunden. Und jetzt habe ich eben meine alte Schallplatte dann eben überspielt. Ich weiß nicht, ob ihr es knacken gehört habt. Das, Nö, also ich hab, bei Dissonanzen habt ihr ganz viele Knacker jetzt dabei, weil so ist es halt. Und wir wollten jetzt noch drüber reden, dass wir gestern ein großes Konzert hier hatten im Columbia Theater und gestern haben Stereo Total hier auch gespielt und du bist ein ganz großer Fan von denen. Ja, ich finde die ganz toll, also und ich mag eben François Cactus auch so. Ich glaube, ich war nicht die Einzige, die sich gestern gefreut hat, als die zu später Stunde noch aufgetreten sind. Und François Cactus hat auch mit uns insofern zu tun, weil sie auch eine Radiosendung macht auf Reboot FM und die heißt Cactus Interviews und was wir sehr lieben daran ist auch, dass sie immer alle Gäste fragt, die sie im Studio hat, Beatles oder Rolling Stones? Und das ist eine Standardfrage, die ich sehr lustig finde und ja, überhaupt ist sie sehr lustig und sie ist aber auch eine Frau, die sehr engagiert ist für die Frauensache. Und insofern habe ich jetzt einen Song für Sie ausgesucht, den wir einspielen können? Ja, da kann ich doch nur fragen, Beatles oder Rolling Stones? Bei mir? Ich glaube, es waren die Beatles. Aber nein, wir spielen Stereo Total. Die Frau in der Musik ist nervig. Die Frau in der Musik ist lästig. Die Frau in der Musik ist chaotisch. Die Frau in der Musik ist hysterisch. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Sie sollte sexy Unterwäsche tragen, Tag und Nacht. Über sexy love. I love, love, love you über alles. Mein, mein, mein, mein, mein, mein Führer. Die Frau in der Musik ist die Boom Boom Bassistin. Die Frau in der Musik entspricht den Fantasien. Oder auch nicht. Die Frau in der Musik ist perfekt. Eine Hure in der Küche, eine Küche im Bett. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik am Mikrofon singt wie eine Nonne, wie ein Engel, wie eine Mutter. Die Frau in der Musik ist perfekt. Eine Hure in der Küche, eine Küche im Bett. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik stört immer. Die Frau in der Musik ist hysterisch. Quatsch, die Frau in der Musik ist perfekt und nicht hysterisch. Wir senden heute auf 88,4. Wir sind hier zu Gast auf dieser Frequenz. Weil es uns Radio 100 ja nicht mehr gibt, mussten wir hier um Asyl bitten und ist uns auch freundlich gewährt worden. Unsere erste Frequenz damals war die 100,6. Da sendet heute The Best Station in Nation, das ist natürlich Eigenwerbung, nämlich Flux FM. Eigentlich wollten wir die Frequenz zurückbesetzen, aber dann haben wir die unglaublich kompetente Geschäftsführerin Mona Rübsam kennengelernt und sofort ein Interview mit ihr gemacht. Eine erfahrene Medienfrau in führender Position in einer doch nach wie vor von Männern dominierten Branche. Flux FM gibt es seit 2004, damals noch als Motor FM. Seit 2007 sind Mona Rübsam und Markus Kühn mit ihrer Firma M2M, Medienmarken Musik GmbH, die alleinigen Geschäftsführer. Mona Rübsam ist jetzt vielleicht Mitte 40, wenn man das so sagen darf, ist so Berlin-stylisch schick gekleidet, hat sehr schöne blaue Augen und ein wirklich absolut sicheres Auftreten. Flux FM ist natürlich in einer Fabriketage in Kreuzberg, wo sonst. Offener Raum, junge Leute, viele Bildschirme, konzentriertes Gewusel. Alles wie aus einer Werbung für die Kreativwirtschaft. So ist es hier im Prinzip auch. Hinter einer großen Glaswand ist das Büro der Chefin und ihres Geschäftspartners. Ich bin als Gründerin und Geschäftsführerin verantwortlich für die inhaltliche Planung. Das heißt, ich bin da eigentlich auch in einer dreifachen Rolle. Ich bin eine Inhaltsfrau, also jemand, der es sehr, sehr wichtig ist, was wir machen und wie wir es machen. Ich bin eine Geschäftsfrau, letztendlich auch als in der kaufmännischen Verantwortung und muss mich da auch in alle Fachgebiete reinarbeiten und die auch parallel auf dem Zettel haben, auch alle Änderungen im Personalwesen, vermarktungsrelevante Themen. Und das Dritte ist, ich bin eine Innovationsfrau, das heißt, muss nicht nur das Tagesaktuelle gestalten und verwalten, sondern eben auch mich noch für die zukünftigen Entwicklungen interessieren. Sie haben 1998 bei MTV gearbeitet, MTV Deutschland mit aufgebaut. Ein großes hierarchisches Unternehmen. Wie war das für Sie als Frau? Haben Sie da die gläserne Decke gespürt? Meine Arbeit bei MTV war eine große Herausforderung, weil es war auf der einen Seite ein internationales hierarchisches Unternehmen. Das heißt, es gab so eine Kaskade zwischen New York, London und Deutschland. Und ich habe sowohl in London als auch in Deutschland gearbeitet und war da sehr gefordert, überhaupt erstmal zu verstehen, wie große Hierarchien überhaupt funktionieren, und war da eher in einer lernenden, ausprobierenden Rolle. Eine große Struktur zu meistern oder sich da durchzusetzen, ist etwas, wo mir relativ schnell klar geworden ist, dass wenn man sich da durchbeißen möchte, als Frau doppelt auf Zack sein muss die ganze Zeit. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass das eben im Jahr 2000 ungefähr war, als ich da so in Saft und Kraft die Programmverantwortung für MTV Deutschland hatte, war ich überhaupt froh, dass ich diese Programmverantwortung haben durfte und habe mich zu dem Zeitpunkt erstmal nicht gefragt, warum ich nicht Geschäftsführerin bin, weil mich damals die Finanzen einfach auch nicht interessiert haben. Insofern habe ich das in der damaligen Zeit nicht hinterfragt, weil meine persönlichen Ziele auch eher die waren, mich weiter zu qualifizieren. Ich glaube, der Punkt wäre sehr schnell gekommen, wenn ich im Anschluss an MTV nicht sofort diese Selbstständigkeit gewählt hätte, sondern mich versucht hätte, dann eben auch im deutschen Medienbetrieb zu behaupten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die gläserne Decke dann sehr, sehr schnell zu spüren bekommen hätte. Frau Rübsam, bei Flux FM arbeiten ungefähr 50 Leute in unterschiedlichen Bereichen. Moderation, Vertrieb, Werbung, Internetgestaltung. Jetzt sind Sie die Chefin. Gehen Sie anders mit Ihren Mitarbeiterinnen um? Werden Frauen bei Ihnen mehr gefördert? Ich glaube, dass ich als Chefin und auch eben im Austausch mit meinem Kompagnon und Geschäftspartner dafür sorgen, dass das ein sehr ausgewogenes Team ist und dass wir eine sehr ausgewogene Teamstruktur haben. Also wir haben fast 50-50 Aufteilung zwischen Männern und Frauen. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr lange bei uns, sind natürlich jetzt auch in der Familienphase. Das heißt, wir haben in den letzten 10 Jahren bestimmt, ich glaube, 12 Kinder hier mit erlebt, die geboren worden sind und haben eben auch alles sehr gut verhandeln können mit den Kollegen, mit Elternzeit, Teilzeit. Freue mich und bin auch wirklich stolz drauf, dass wir das möglich machen konnten und weiß auch, dass ich das um ein Vielfaches wieder zurückbekomme. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, Frauen zu fördern und eben auch mitzudenken, wie die Belange dort sind, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Frauen dann doppelt so viel leisten müssen, eben nicht nur die Arbeit, sondern das auch noch zu verkaufen. Und das ist mindestens genauso viel Arbeit, sich zu verkaufen für das, was man gut macht, als die Arbeit gut zu machen. Und da ist mein Eindruck, dass es den Männern ein bisschen leichter gelingt, weil es ihnen doch vom Naturell her mehr entspricht. Egal, ob die Arbeit jetzt gut oder schlecht ist, sie wird immer als perfekt verkauft. Und Frauen tun das eher nicht. Sie präsentieren sich mit der Sachebene und sind da auch noch sehr selbstkritisch in der Sachebene. Und mit einem selbstkritischen, ja, habe ich gut gemacht, begeistert man niemanden in einer Hierarchie, sondern man braucht genau dieses extrovertierte Auftreten, um zu sagen, habe ich gemacht, wäre sonst nicht so gut geworden. Und auch eine sehr, wie soll ich sagen, durchsetzungsstarke Art, die Leistung zu pushen. Mona Rübsam ist die Geschäftsführerin von Flux FM, einem Berliner Radiosender. Wie werden Frauenthemen abgedeckt? Gibt es da spezielle Sendungen? Es ist uns wichtiger, dass diese Inhalte, ne, was passiert in Sachen Gleichberechtigung von Frau und Mann, Gender Equality, dann die ganze LGBT-Bewegung, das findet bei uns im Tagesprogramm statt. Ich glaube, das Wichtigste, was wir von der Programmplanung her umsetzen, ist, dass es keine Spezialsendung zu diesen Themen gibt, sondern dass diese Themen immer zur ganzen Tageszeit immer mal wieder passieren. Arbeiten Sie lieber mit Männern zusammen? Das wird vielen Frauen vorgeworfen, die in Führungspositionen sind. Das ist eine sehr gute Frage. Auch da, ich arbeite gerne im ausgewogenen Verhältnis. Das heißt, wenn ich mich ganz stark nur in Männerkreisen bewege, fällt mir auch komplett immer auf, was da nicht so gut läuft in der Kommunikation und wie die Begeisterungsfähigkeit nach außen geht, aber keiner sich Gedanken macht, wie die Umsetzung funktioniert. Deswegen bin ich immer sehr, sehr glücklich, wenn ich kompetente, führungsstarke Frauen in meinem Umfeld habe, weil ich dann einfach weiß, dass Sachen ein bisschen seriöser und konzentrierter umgesetzt werden. Und am Ende des Tages braucht es wahrscheinlich beides, also das visionär nach außen agieren und dann aber auch gucken, wie die Umsetzung funktioniert. Und ich glaube, ich bin da auch so bei Hillary Clinton, was sie gesagt hat, dass wir schon in einem Zeitalter sind, wo Frauen die Gesellschaft und die Wirtschaft noch viel mehr prägen werden als in den vergangenen Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da gerade so mittendrin sind. Ich persönlich kenne noch diese Oldschool-Zeit, aber ich weiß, dass sich gerade alles sehr stark verändert und werde das mit Sicherheit auch in den nächsten 10 Jahren mitbekommen, was sich verändert und auch mitgestalten. Thank you. Bath in a hot spring. In my head the bell rings. We have to stop for lunch. I'm empty. It pleases me. Come and see. So on the strings, in my head the bell rings. We have to stop for lunch. I'm empty. It pleases me. Come and see. Film music is empty. It pleases me. Come and see. I cannot believe we are still protesting. Es ist kaum zu glauben, aber wir reden immer noch über dasselbe Thema, die Quote, in diesem Fall in der Filmwirtschaft. Natürlich gibt es bekannte Frauen in der Filmbranche, Doris Dörrie oder jetzt Maren Ade, aber die trösten ja nicht darüber hinweg, dass Frauen nur ein Drittel der öffentlichen Fördergelder bekommen. Zwei Drittel gehen an von Männern gemachte Filme. Dabei liegt der Anteil der Regieabsolventinnen an deutschen Film- und Kunsthochschulen seit Jahren bei mindestens 42%. Es gibt also Regisseurinnen. Aber zum Beispiel das ZDF bleibt mit 11,9% Regisseurinnen, wie schon in den letzten Jahren, eine nahezu hermetische Männerbastion. Die Krimischiene am Freitag in der Primetime zum Beispiel weist nach wie vor einen Regieanteil von 0% Frauen auf. Und man darf dabei nicht vergessen, das ZDF wird öffentlich-rechtlich finanziert. Alles über die Quote. Medienfrauen fordern schon lange eine Quote. Vor mehr als 30 Jahren gingen sie damit an die Öffentlichkeit. Radio 100 hatte sich bei Gründung des Senders diese Forderung zu eigen gemacht. Eine 50-prozentige Quote wurde in allen Redaktionen und Gremien festgeschrieben. Das Grundsatzpapier war geduldig. Und so bedurfte es dann doch häufig der Frauenredaktion Dissonanzen, um auf den Männerüberschuss in den Redaktionen hinzuweisen und sich für mehr Kolleginnen einzusetzen. Seither hat sich gesamtgesellschaftlich ein bisschen was getan. In Behörden, Institutionen, DAX-Unternehmen wurden und werden Quoten eingerichtet. Frauenverbände und Ministerien geben Studien in Auftrag. Und so wird selbst von offiziellen Stellen auf die Missstände hingewiesen und sich für eine Veränderung der Verhältnisse eingesetzt. In allen Berufen und Bereichen, besonders in Führungspositionen. Die Quote zeigt erste Wirkung in börsennotierten Unternehmen, erklärte jüngst Dr. Elke Holst, Expertin für Genderökonomie im DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaft. Doch die Entwicklung insgesamt ziehe sich so zäh wie Kaugummi. Den Medien kommt eine besondere Rolle zu. Es leuchtet doch ein, dass Frauen nur dann in ihren Lebenswelten entsprechend repräsentiert werden, wenn die Medien auch maßgeblich von Frauen mitgeprägt werden. Die jüngste Studie bestätigt offiziell, was jede längst weiß. Frauen sind in der Kultur und in der Kreativbranche unterrepräsentiert und sehr schlecht bezahlt. In der Filmregie liegt der geschlechtsspezifische Lohnunterschied, der sogenannte Gender Pay Gap, sogar bei 36%. Wir sprachen mit der Regisseurin Seyhan Mete, die eine Befürworterin der Quote ist und es skandalös findet, dass eine solche Forderung heute überhaupt noch gestellt werden muss. Seyhan ist Mitglied der Vereinigung Pro Quote Regie, die nicht müde wird, für die Quote zu kämpfen. Sehr traurig, dass es nicht selbstverständlich ist nach den vielen Jahrzehnten, wo Frauen um Gleichberechtigung gekämpft haben. Ich bin absolut für die Quote, weil von selbst tut sich nichts. All die Hoffnungen, die man sich macht, das wird schon von selbst kommen. Oder wenn ich sehr gut bin und meine Arbeit gut mache, dann werde ich die Jobs kriegen, die ich haben möchte. Das ist einfach Selbstbetrug. Seyhan Mete kennt das Klinkenputzen, die Ablehnung von Drehbüchern, die negativen Bescheide der Filmförderung aus eigener Erfahrung und der von Kolleginnen. Auf die neu aufgeflammte Diskussion über die Benachteiligung von Frauen im Filmgeschäft setzt sie Hoffnung, denn es ist ein Prozess in die Wege geleitet worden, nämlich ein Bewusstseinsprozess darüber, dass dieses Ungleichgewicht tatsächlich besteht. Es tut sich schon was. Ob sich das dann jetzt langfristig was ändern wird, ob das jetzt gerade eine Modeerscheinung ist, weil das jetzt in den Vordergrund gerückt ist, weiß ich nicht. Und damit das aber nicht bleibt als Modeerscheinung, ist die Quote für mich sehr, sehr wichtig. Die Regisseurin ist erfolgreich tätig in TV-Produktionen. Das verhilft ihr jedoch nicht unbedingt dazu, ihre eigenen Filme zu verwirklichen. Einer ihrer Filme lief sogar schon auf der Berlinale. Das war noch zu meinen Jugendzeiten, sage ich mal. Da war ich noch nicht mal mit der Filmhochschule in München fertig. Es war so ein Dokumentarfilm mit Spielfilmsequenzen. Eigentlich bin ich Spielfilmregisseurin, hatte aber den Auftrag bekommen, einen Dokumentarfilm zu machen, der dann auf der Berlinale eingeladen worden ist. Und da gab es eine Sache, die ich bis heute nicht vergesse. Die Moderation damals hat die Regisseurin Ulla Stöckel gemacht. Und wir sind nach dem Film in ein Café gegangen und haben uns unterhalten. Und sie hat mir von ihren Erfahrungen erzählt. Vor allen Dingen, dass sie über all die Jahre nicht ihre eigenen Filme realisieren konnte. Und ich habe innerlich nur gedacht, oh, die arme Frau, was für schlechte Erfahrungen. Aber das wird mir nicht passieren. Jetzt bin ich ungefähr in ihrem Alter, wie sie damals war, und habe auch sehr, sehr viele Projekte von mir nicht realisieren können. Auf die Ursachenforschung angesprochen, erzählt Seyhan, dass es nicht an den Inhalten der Bücher, die Frauen schreiben, scheitere. Stattdessen ginge es eindeutig um die Bevorzugung männlicher Regisseure. Es ist so eine Art Schere in den Köpfen vieler Produzenten und vieler Redaktionen und vieler Menschen, die jetzt Geld für die Filme geben. Man traut den Frauen einfach weniger zu. Es gibt Redakteure, die ganz klar sagen, ich arbeite nicht mit Frauen. Die sind zickig, die sind schwierig, die sind dies, die sind jenes. Ohne von zu sagen, diese Regisseurin ist zickig, diese Regisseurin ist schwierig. Sondern es wird immer verallgemeinert. Und das ist das, was mich immer auf die Palme bringt. Man soll mir sagen, Sehan, du bist so und so, aber nicht mit dem Argument, Frauen oder die Regisseurinnen sind so und so. Eine Erfahrung möchte ich noch erzählen, das war für mich auch sehr prägnant, für mich zu verstehen, es hat mit meiner Arbeit wirklich nichts zu tun. Ich wurde engagiert für eine wöchentliche Serie und als ich dort angefangen habe und mich den verschiedenen Abteilungen vorgestellt habe, merkte ich, dass bei der Begrüßung ein komisches, distanziertes Verhalten war. Etwas, was ich von anderen Produktionen noch nicht gekannt hatte. Ich muss dazu sagen, ich mache viel tägliche und wöchentliche Serien. Darüber verdiene ich das meiste Geld und hatte viele andere Produktionen eben auch gemacht. Und jetzt kam ich da an und merkte dieses komische Verhalten. Dann habe ich dem Redakteur, der wirklich sehr, sehr, sehr nett, sehr freundlich war, einfach gesagt, sag mal ganz persönlich, hast du gerade gemerkt, was für ein komisches Verhalten, distanziertes Verhalten gerade war? Da sagt er, ja. Und weißt du warum? Ja. Warum? Weil du eine Frau bist. Wie, weil du eine Frau bist? Wir hatten hier seit Jahren keine Regisseurin mehr. Beim öffentlich-rechtlichen Sender. Und da habe ich gesagt, und warum war keine Regisseurin hier? Habt ihr niemanden gefunden oder warum? Unsere Redaktionsleitung mag einfach nicht. Und das, obwohl die Redaktionsleitung eine Frau war. Und dann habe ich gedreht, der Dreh war super, die Produktion und der Produzent waren sehr, sehr glücklich, die Vorabnahmen, alles verlief wunderbar. Der Produzent hat mir mündlich neue Blöcke zugesagt und dann kam endlich die Abnahme und in der Abnahme saß die Redaktionsleitung und schon bei der Begrüßung merkte ich, das war's. Das, was der Redakteur mir vorher erzählt hatte, war sofort zu spüren, eine Distanz. Und dann wurde über Kleinigkeiten diskutiert, die wirklich mit dem Gesamtprodukt überhaupt nichts zu tun hatten. Und so hat sich der Produzent auch nicht mal getraut, weiter mit mir zu arbeiten. Selbst die wenigen Frauen im Filmbusiness, die es in Führungspositionen geschafft haben, entscheiden sich also selten für Regisseurinnen. Nein, das ist überhaupt nicht die Garantie. Es ist ja eine Bewusstseinssache. Also wenn ich eine Frau als Chefin habe, die aber sich nicht mit ihrem Frausein und mit der Entwicklung der Frauengeschichte auseinandergesetzt hat, dann hat die kein Bewusstsein. Dann macht sie in diesem System mit und natürlich denkt sie nicht anders als jeder andere, der in diesem Sender arbeitet. Vielleicht mag es jetzt gerade als Klischee vorkommen, aber es ist leider meine Erfahrung. Die meisten Frauen, die meine Chefin waren, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe und es auch noch tue, waren lesbische Frauen. Friend of my life, I would have better run for cover. I sneak Das ist Katharina Frank, eine tolle Sängerin, die zurzeit mit einem Soloprogramm auch auf Tour ist, Best of 30 Jahre. Und sie macht viel mit Ulrike Hage zusammen. Wir haben einen Studiogast. Wir sind hier überhaupt, ich muss es nochmal erwähnen, wir sind im Columbia Theater. Wir senden auf 88,4. Wir sind Radio 100. Und wir sind die Dissonanzen-Sendung. Und unser Studiogast Margitta Haberland, eine wirkliche Berlinerin oder zumindest jemand, der seit langem in Berlin wohnt. Sie sind Duzen, Siezen? Duzen. Okay. Du bist Schauspielerin, Musikerin, du bist Performance-Künstlerin. Du hast so ziemlich alles gemacht, was man in Berlin so machen konnte in den letzten 40 Jahren. Hast, glaube ich, mit Gudrun Enslin mal in der Wohngemeinschaft gewohnt. Hast mit Rainer Werner Fassbinder zusammengearbeitet, mit ihm einen Film gemacht. Hast in einer Punkband mitgespielt, Abwärts, ist vielleicht noch relativ bekannt hier in Berlin. Und du machst jetzt sehr viele Performance-Sachen in Brandenburg. Erzähl doch mal. Von jetzt. Genau. Also mit dem Geburtsort Berlin, das stimmt. Ich war allerdings viel weg. Ich bin sozusagen eine Heimkehrerin. Aha. Ich war 67, 68 in Berlin. Also das war auch die Zeit, wo ich mit Gudrun Enslin die Begegnung hatte. Und dann bin ich erst in den 80er Jahren zurückgekommen, ne? Und war vorher in Hamburg. Und da war ja auch die Punkband Abwärts. Und deine Frage nach den jetzigen Arbeiten in Brandenburg, dazu kann ich sagen, ich bin Teil oder Mitglied einer Künstlerinnengruppe, die heißt Endmoräne, und wir bespielen verlassene Gebäude in Brandenburg, wo wir die Räume einfach wieder aus dem Vergessen, aus der Vergangenheit holen und ihnen Energie geben und künstlerische Installationen und Arbeiten darin machen, und ich mache dann meistens auch eine Performance dazu. Ja. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das sind ja teilweise, ich nehme an, das sind die alten Kasernen oder vielleicht auch in Rüdersdorf, dieses ehemalige Thyssen-Villa mit einer sehr dunklen Vergangenheit, die dann auch endlich wieder der Bevölkerung offen stand. Die konnten hineingehen und sich erinnern, und wir hatten auch sehr interessante Gespräche. Zum Beispiel in Rüdersdorf, da habe ich nur Filmsequenzen aufgenommen von der Umgebung, und die sprachen so für sich, da brauchte man gar nichts dazu sagen. Da brauchten wir auch kein Verbot bekommen, dass man bitte über die Vergangenheit nicht reden sollte. Ne? Und in Wittenberge haben wir zum Beispiel die ehemalige Veritas Nähmaschinenfabrik bespielt, in der früher diese Singer-Nähmaschinen produziert wurden, und bei der Wende wurden alle entlassen, die wurden abgewickelt, und das ging in die Tausende, die Entlassungen, und da habe ich eine Arbeit gemacht zu der Situation. Plattformen und Aufzüge heißt das. Ja. Man sieht die Schatten von zwei Tänzerinnen, die ständig gegen irgendeinen Widerstand stoßen und nicht richtig die neue Bewegungsrichtung finden. Wir wollen gerne mal exemplarisch ein Stück von dir spielen. Wir spielen das mal ab. Ja. Also eine Klanginstallation ist das. Ich habe gehört, du spielst auch mit der Geige. Und ja. Du hängst dann in so großen Trapezen und schaukelst durch den Raum und spielst Geige dazu? Ja, die Geige, die begleitet mich seit meinem 9. Lebensjahr. Ich habe die sogar durch die Wüste in Afrika geschleift. Und ich spiele jetzt E-Geige. Und ich hing in einem über drei Ebenen sich drehenden Gerüst. Ich war mit dem Baugurt angeschnallt und hing also ein paar Meter über den Menschen und habe aus der Bewegung und aus dem Räumlichen heraus die Töne generiert. Und gerade Frauen waren da sehr berührt von. Es hieß Musik des Gleichgewichts. Das Thema war, welche Bewegungsmöglichkeit kannst du entwickeln, wenn du einen ganz begrenzten Radius hast? Ja. Und ja, das war zum Beispiel sowas. Ja. Also ich stelle mir das wirklich beeindruckend vor, muss ich sagen. Gerade auch das mit dem begrenzten Radius und diesen alten Gebäuden und dieses Verlassene. Wie viel Publikum kommt denn dahin? Wie viele kommen die Leute aus der Umgebung oder kommen die Leute auch angereist? Ja, aus der Umgebung und aus Berlin kommen auch. Kommen auch viele. Ja, ja, ja. ja. Ein kurzes Wort nochmal zur Heimat. Mich gucken schon alle so böse an, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Ja, Heimat. Heimat ist ein großes Thema und ich habe Bürger dazu befragt. Es ist, jeder versteht unter Heimat etwas anderes und da ich selber sehr viel durch die Gegend gezogen bin und nicht so richtig wusste, wo ich eigentlich zu Hause bin, hatte ich schon sehr früh ein anderes Verständnis von Heimat entwickelt und ich finde, das ist sehr spannend heute, weil doch diese großen Völkerwanderungen stattfinden. Und wo können wir uns finden? Und was ist deine Heimat heute? Wie würdest du das bezeichnen? Meine äußere Heimat ist sicherlich Berlin. Meine innere Heimat ist meine Arbeit und meine Freunde und meine Familie. Und dann habe ich noch so eine Art geheime Arbeit und da komme ich wirklich zur Ruhe. Geheime Arbeit. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Wie alt bist du? 74. Wahnsinn. Wir sind wirklich beeindruckt. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war Bellamy von Margitta Haberland mit ihrer Punkband Abwärts, in der sie früher gespielt hat. Sie war gerade bei uns zu Gast im Studio und das war ganz zauberhaft. Am Sonntag spielt Laurie Anderson und wir haben einen Bericht von Angela Gobelin über das letzte Laurie Anderson Konzert in Berlin und wollen uns das mal anhören, wie das gewesen ist. Good evening. Welcome to Difficult Listening Hour. Guten Abend. Eine Stunde schwieriges Hören. Bitte kerzengerade sitzen und den Knopf drücken. Schwierige Musik von Laurie Anderson. Hier ist Angela Gobelin und ich habe bei den Dissonanzen am 7. Dezember 87 auf Radio 100 einen Laurie Anderson Musikspecial gemacht. Wir waren bei den Dissonanzen damals natürlich alle verrückt nach Laurie Anderson. Das war so eine Musikerin nach unserem Geschmack, weil sie in eine Männerdomäne eingebrochen ist. Sie hatte elektronische Instrumente gespielt und sehr viel elektronisch verfremdet, ihre Stimme, ihr Geigenspiel. Das fanden wir damals total toll und haben auch ihre Karriere über die Jahre begleitet. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Kollegin Waltraud Schwab ein Interview machen durfte mit Laurie Anderson. Waltraud hat das damals für die Taz dann geschrieben und ich habe das auch noch für die eine oder andere Sendung verwendet. I play keyboards, I play the violin, I use a lot of electronics and basically tell stories. But all of the instruments that I use are really things that usually exist only in a recording studio. And most musicians won't drag those out on stage because they're fragile, they break. Oh, Laurie Anderson kann auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken. In diesem Jahr, nämlich am 5. Juni, wird sie 70 Jahre alt. Jetzt ist sie an diesem Wochenende, welch Koinzidenz, wieder in Berlin und zwar beim 30-jährigen Jubiläum der Transmediale. Das passt auch wieder, 30 Jahre Radio 100, 30 Jahre Transmediale. Und Laurie Anderson zeigt dort ihre jüngste Version von ihrem Stück »The Language of the Future«. Wir Dissonanzen freuen uns auf Laurie Anderson und auf dieses Wochenende. It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain? Am 8. März ist es wieder soweit, Internationaler Frauentag. Es gibt ihn tatsächlich aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Für den Kampf um Gleichberechtigung, für das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn dann später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus. Frauen und Weltfrieden hängt ganz eng zusammen. Der Internationale Frauentag wird weltweit begangen. Was wird so in Berlin passieren? Der Sonnenaufgang wird um 6.38 Uhr sein. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Dann gibt es die große jährliche Demonstration zum 8. März. Die wird von freien, internationalen und außerparlamentarischen Frauen organisiert. Da sind natürlich auch Radiomacherinnen dabei. Die beginnt um 17 Uhr am 8. März am Hermannplatz. Dann gibt es auch als Tipp den 8. März International Women's Sternchen Struggle Demo Berlin Sternchen. Alle macht den Frauen Sternchen. Aufruf zum internationalistischen Frauen Sternchen Kampfdemo. Diese Veranstaltung ist offen für Frauen Sternchen. Cis-Männer dürfen an der Abschlusskundgebung am Oranienplatz teilnehmen. Nicht vergessen möchte ich noch den Mömo-März, das ist der Mösenmonat März. Da sind jetzt wiederum alle Sexualitäten willkommen. Was auch nett ist, ist das Bezirksamt Reinickendorf. Startet in den erst 8. März mit einem internationalen Frühstück. Na bitte, da ist doch für jede was dabei. Thank you. Das waren die Dissonanzen vom 4. März 2017, live aus dem Columbia Theater. Wir waren heute zu Gast auf der Frequenz 88,4 zum Jubiläum aus dem Columbia Theater. Sozusagen die Sendung zum zweiten Frühling. Unser Lockenkopf Regina Holzkamp hat die fetzige Musik zusammengestellt. Herzlichen Dank, gute Laune pur, danke dafür. Die Redaktion hatte Mario und Fabian, ganz auf große Dame, ich sehe sie jetzt gar nicht, mit leuchtenden Ohrringen heute. Wir danken dem ganzen Dissonanzen-Team, das uns alle so freundschaftlich und hilfsbereit unterstützt hat. Danke auch an die Technik, an Daniel Hu, an Susi ganz besonders, die auch seit 30 Jahren heute mal wieder hinter Mischpult sitzt und das einfach fabelhaft macht. Wir danken unserer Sendeleitung, die die ganze Zeit auf die Zeit geachtet hat, damit wir nicht überziehen und total pünktlich sind. Und wir freuen uns jetzt auf 2 Stunden Eldoradio. Am Mikrofon sagt Tschüss und natürlich Ciao, Bella, Ciao, Judith Fiedler.